Hier ist Rias aktuell mit der Rundschau am Abend. Es ist 17.30 Uhr. Wir bringen Nachrichten. In der Sowjetunion ist ein Verkehrsflugzeug abgestürzt. Das Unglück, das sich am vergangenen Sonntag zwischen Moskau und Wilna ereignete, wurde durch eine Mitteilung an die deutsche Botschaft bekannt, nach der ein Bürger der Bundesrepublik bei dem Absturz ums Leben gekommen ist. Angaben über die Zahl der Todesopfer und über die Absturzursache wurden nicht gemacht. Das seit mehr als 24 Stunden in der Gewalt von palästinensischen Terroristen befindliche Verkehrsflugzeug der Lufthansa steht jetzt auf dem Flughafen von Kuwait. In Damaskus, wo die Maschine aufgetankt worden war, sollen die Guerillas nach unbestätigten Berichten eine verletzte Geisel freigelassen haben. Ein Terrorist soll zugesagt haben, die übrigen Geiseln würden in einigen Stunden entlassen. Ferner sollen die Luftpiraten mitgeteilt haben, alle noch an Bord des Flugzeuges befindlichen Personen seien unverletzt. Der Chefpilot des Flugzeuges hatte in Athen berichtet, er habe 8 Tote an Bord. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass er diese Angaben unter Druck machen musste. In der griechischen Hauptstadt ist inzwischen der italienische Polizist operiert worden, den die Terroristen dort freigelassen hatten. Er gab an, unter den Geiseln befinden sich 3 Frauen und ein Kind. An der für Freitag in Genf geplanten Nahostfriedenskonferenz wird Syrien nicht teilnehmen.